people standing in line to look at pre-made sandwiches, people standing in line to get high at bad bitches, people standing in line to smoke weed and screen tea, people standing in line for 2 rails of OxyClean, people standing in line to nuke themselves with ketamine, it's odds and wrong, gluten-free, probiotic, superfood, antioxidant, no MSG, non-GMO, locally sourced quinoa and chia seeds, jojoba and baobab, dog treats, handmade with wild goji berries, agave, ake, activated whey protein, people standing in line to buy whatever the big fuck they might wanna shove down the food pipes tonight, new watch in black gold, new shirt that looks old, big dick and no soul, new pants with 4 holes, old phones with 1 drawer, 5 dry pens, something from a Kinder egg and everything you didn't know you were looking for, people complaining to them online, people complaining to the losing their mind, people complaining about standing in line, people standing in line they don't even know why. Werte Genossinnen und Genossen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor vielen Jahrzehnten, die Älteren werden sich gegebenenfalls erinnern, war die Utopie eines Zurückdrängens staatlicher Strukturen das diskursive Privileg anarchistisch grundierter linksradikaler Milieus. Damals empfand diese Szene, mehr als dass sie es analysiert hätte, das staatliche Wirken in jeglicher Form als Zumutung eines übermächtigen Apparates gegenüber den nach Freiheit strebenden Individuen. Auch im Alltagsbewusstsein der Bevölkerungsmehrheit war und ist mit staatlichen Regelwerken und ihrer Durchsetzung, gemeinhin als Bürokratie bezeichnet, häufig ein Ohnmachtsgefühl verbunden. Dass der Abbau dieser Herrschaftsstrukturen nun keinesfalls emanzipatorische Ergebnisse zeitigen muss, zeigt sich nicht nur in den USA, wo derzeit gesellschaftliche Regularien durch eine für die Vereinigten Staaten fast beispiellose Willkürherrschaft nach dem Führerprinzip ersetzt werden. Unter dem Schlagwort Bürokratieabbau werfen heutzutage auch hiesige politische Akteure und Kapitalfraktionen ihre reaktionär-libertären Wirtschafts- und Gesellschaftsvorstellungen in den Ring. Die Lösungsvorschläge zur Durchsetzung ihrer Interessen wirken zunächst banal und nur allzu durchschaubar, erhalten aber weitgehende Zustimmung aus allen gesellschaftlichen Sphären. Eine für viele schwer zu durchschauende Steuergesetzgebung, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel muss her, wie der unter Mühen ins Amt gewählte Bundeskanzler einst vorschlug. Man muss nach dieser Logik eben nur die bürokratischen Abläufe vereinfachen und schon erübrigt sich die Diskussion über materielle Gerechtigkeit oder gar Umverteilung als Voraussetzung gesellschaftlichen Fortschritts. Viele Menschen können ihre Grundbedürfnisse, beispielsweise ein Dach über dem Kopf, nicht mehr befriedigen. Die baurechtlichen Regularien müssen abgeschwächt, die Umweltstandards gesenkt werden, wie der sozialdemokratische Oberbürgermeister Münchens jüngst vorschlug. Dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Kern der kapitalistischen Verwertungslogik geschuldet ist, schwamm drüber. Einher geht das Lamento über eine ausufernde Bürokratie, das von den Gründen für gesellschaftlichen Stillstand oder Rückschritt nichts wissen will, mit allerlei anekdotischen Vorkommnissen, die ja in der Tat für die Einzelnen häufig kaum nachvollziehbar sind. Gern gepaart übrigens mit antieuropäischen Ressentiments, denn als das Gravitationszentrum bürokratischen Überschwangs gilt selbstverständlich Brüssel. Das Europäische Parlament als Keimzelle regulatorischen Irrsinns in Form von dauerpiependen PKWs und schwer zu ertragenden Plastikverschlüssen für Apfelschorle. Sacrificial ritual. I was gutted like a a fish and stabbed by a shadow man from an ayahuasca cult. I floated down a black river into an ancient structure resembling Skeletor's lair. I got monkeypox in the 90s and I was sent to an institution where upon my arrival I introduced myself as one of the new therapists. I ended up working there for 3 to 4 months before I lost my medical license and I ended up back on the streets. I met with the shadow man once again, but this time his shroud was evaporated and he was glowing brilliantly like a white wizard. He led me to an ancient tomb in the subway systems of New York City, where a celebrity cabal was taking place. I then proceeded to steal Poseidon's trident from the Navy SEALs, and they'll never get it back, nor their access to heaven. If I grow up and get my own phrase, I can walk through walls. If I grow up and get my own phrase, I can walk through walls. I'm gonna find an orb with God inside of it. I'm gonna eat insects and amphibians just to slow down my immune system. Slowly, slowly, slowly. Der Jungle World-Redakteur Philipp Kremers beschrieb Mitte 2024 eine Anti-Bürokratie-Ausstellung. Kremers merkte an: Bürokratie, Das bedeutet Ineffizienz, Langsamkeit und endlos viele Formulare. So jedenfalls will es das Klischee. Eine Ausstellung im Bürokratiemuseum in Berlin, die 2024 für 2 Monate geöffnet war, bediente sich genau dieser Vorstellung und trieb ihre Späße entsprechend. Kein Wunder, die 350 Quadratmeter große Pop-up-Ausstellung wurde von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM, ins Leben gerufen, die im Frühjahr 2024 auch eine groß angelegte Kampagne zum Bürokratieabbau begonnen hatte. Das erste Kampagnenmotiv war ein Wappen der DDR mit Stempel- und Heftklammerentferner anstelle von Hammer und Sichel, dazu der Slogan »Willkommen in der deutschen bürokratischen Republik« waren selbst der FDP zu viel. Unsäglich, urteilte der FDP-Bundestagsabgeordnete Konrad Stockmeier. Dann also ein Museum. Statt über die Geschichte oder die Vor- und Nachteile von bürokratischer Herrschaft zu informieren, wie man es von einer Ausstellung erwarten könnte, bemühte sich die Schau ausschließlich, Verwaltungsstrukturen lächerlich zu machen. Sie stellte Bürokratie als Sammelsurium von überflüssigen Regeln dar, mit denen das deutsche Beamtentum versucht, die Privatwirtschaft zu drangsalieren. Dass die Organisatoren des Museums sich primär um das Wohl von Unternehmen sorgen, ist nicht weiter überraschend. Bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der INSM, handelt es sich schließlich um eine vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete Lobbyorganisation. In der Ausstellung konnten BesucherInnen dann auch Wut ablassen, beim Schreddern von Gesetzestexten, die als überflüssig erachtet werden. Zur Auswahl stand beispielsweise die Kassenbonpflicht, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und, kein Witz, das Lobbyregistergesetz. Das entstandene Konfetti als Bürokraffetti bezeichnet, durfte in einer Tüte mit der Aufschrift »Bürokratie in ihrer schönsten Form« mit nach Hause genommen werden. Die Intention ist klar. Der Verwaltungsapparat des deutschen Staates sei zu langsam und ineffizient und gefährde den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Verwaltungsapparat des deutschen Staats ist zu langsam und ineffizient und gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland, sagt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, eine vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete Lobbyorganisation. Dabei beobachtete bereits der Soziologe Max Weber, der ohne Zweifel die einflussreichste Theorie der Bürokratie entwickelt hat, dass sich bürokratische Strukturen nicht nur im Staat, sondern immer mehr auch in Unternehmen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchen finden lassen. Für ihn bedeutete Bürokratie eine rationale Form der Herrschaft und Schutz vor Willkürherrschaft. Das öffentliche Handeln ist regelbasiert und es setzt sich nicht einfach immer das Recht des Stärkeren durch. Tom Burns und G.M. Stalker argumentieren in ihrem organisationssoziologischen Klassiker The Management of Innovation beispielsweise, dass Bürokratien tatsächlich die von Weber genannten Vorteile aufweisen, wenn sie sich in einer Umgebung befinden, die sich nur langsam verändert. Es ist also keineswegs ausgemacht, dass Bürokratie lähmend auf eine Gesellschaft wirkt. Das schrieb Philipp Kremers in dem besagten Jungle World Artikel zu der Anti-Bürokratie-Ausstellung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und auch wenn gerne das Gegenteil behauptet wird, die Bürokratie ist im Laufe der Jahre auch nicht zwangsläufig schlechter geworden, sagt zumindest der Soziologe Berthold Vogel in einem Beitrag des Deutschlandfunks vom März 2024. Wir haben nicht mehr die autoritäre Staatsverwaltung wie vielleicht noch vor 50 oder 60 Jahren. Die Verwaltung ist partizipativer, transparenter und bürgernäher geworden. Auch die Verwaltungswissenschaftlerin Sabine Kuhlmann verweist in dem gleichen Beitrag auf Verbraucherschutz, Umweltschutz oder Gesundheitspolitik als Regulierungsfelder, die aufgrund berechtigter Forderungen aus der Gesellschaft heraus reguliert werden müssen. Bürokratie wächst also auch deshalb, weil es ein Interesse an diesen Regeln gibt, und zwar seitens der Bevölkerung. Und nicht zu unterschätzen, dank der Bürokratie können Standards gewahrt werden. Es ist nicht verwunderlich, dass der aktuell ausgehandelte Koalitionsvertrag von Union und SPD eine weitere Aushöhlung von Arbeiterrechten unter dem Schlagwort Bürokratieabbau vorsieht, wie der Gewerkschaftler Stefan Dietl in der diesjährigen 1. Mai-Ausgabe der Jungle World in seinem Artikel »Der Druck steigt« ausführlich beschreibt. So sollen Verpflichtungen zur Bestellung von Betriebsbeauftragten abgeschafft werden. Solche Beauftragten sind dafür zuständig, die Einhaltung von Arbeits- und Umweltschutzregeln zu überwachen. Fallen soll außerdem das Lieferkettengesetz, für das sich die Gewerkschaften jahrelang eingesetzt hatten. Es verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung und Prüfung menschenrechtlicher Mindeststandards in der gesamten Produktionskette. Aus Sicht der aktuellen Bundesregierung offenbar ein nicht hinnehmbarer Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Stattdessen soll eine Neuregelung auf die Vorgaben des laxeren EU-Gesetzes zurechtgestutzt werden. Die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes hatte Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz allerdings schon im vergangenen Jahr angekündigt. Konzerne und Wirtschaftslobbyverbände leisten sich neben der klassischen Lobbyarbeit auch PR-Kampagnen, um ihre Geschäfts- und Gewinninteressen durchzusetzen. Die Botschaften der PR-Lobby-Initiative Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft konzentrieren sich dabei aktuell auf den Begriff Bürokratieabbau. Dieser wird als Feigenblatt genutzt, um ganz bestimmte Gesetze für Konzerne zu verhindern, sagt auch der Verein Lobby Control in einem Artikel aus dem Juli 2024. Er schreibt, Bürokratieabbau gehört aktuell zu den zentralen Forderungen aus der Wirtschaft, die auch die Konzernlobby über die Medien an Politik und Öffentlichkeit richtet. Besonders fällt dabei die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM, auf. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist eine von Arbeitgeberverbänden finanzierte PR- und Lobbyorganisation. Sie nutzt den Begriff für eine umfangreiche Kampagne, die unter dem Deckmantel Bürokratieabbau ganz bestimmte Gesetze verhindern will. Auch die Debatte um das deutsche Lieferkettengesetz wurde von diesem Begriff gelenkt. Bürokratieabbau ist zu Recht ein Begriff, dem viele Menschen etwas abgewinnen können. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft benutzt ihn jedoch, um dahinter ihre Lobbyanliegen zu verstecken, die zu Lasten des Gemeinwohls gehen könnten. Die INSM will erreichen, dass es weniger gesetzliche Regeln für Unternehmen gibt. Dabei geht es hier hauptsächlich um Bürokratie, die Konzerne betrifft. Manche Gesetze sollen sogar ganz verhindert werden, zum Beispiel das Lieferkettengesetz. Dabei braucht es Regeln, um sicherzustellen, dass Konzerne nicht ihre Gewinne höher priorisieren als Menschenrechte, faire Löhne, Umwelt- oder Verbraucherstandards. So die Stellungnahme des Vereins Lobby Control. Nun ist die von Lobby Control angeprangerte Profitpriorisierung Kernbestandteil der kapitalistischen Verwertungslogik und insofern nicht überraschend. Zumal die regulatorische und damit bürokratische Sicherstellung des gewünschten Vorrangs von Menschenrechten etc. in der Regel über moralische Appelle kaum hinausgeht. Dennoch hat Lobby Control einen Punkt, wenn sie weiterschreiben. Die Auseinandersetzung um das Lieferkettengesetz ist ein Paradebeispiel für ein Bürokratieframing. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich lange für eine Regelung eingesetzt, die sicherstellt, dass Unternehmen verantwortungsvoll wirtschaften. Etwa um menschengemachte Tragödien wie den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza zu verhindern oder Kinderarbeit und die Ausbeutung von Arbeitenden in Lieferketten. Dafür wurde das Lieferkettengesetz geschaffen. Doch die wichtigen neuen Regeln gingen in der Erzählung als Bürokratie unter. Lobbyistinnen von Wirtschaftsverbänden wie dem Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, sind von Anfang an energisch gegen das Lieferkettengesetz vorgegangen und haben es bereits in der Entwurfsphase abgeschwächt. Die Positionen der Wirtschaftslobby lassen sich im Gesetz aufspüren. Es wurde am Ende schwächer umgesetzt, als es erste Entwürfe vorsahen. Von Wirtschaftsverbänden wie dem Wirtschaftsrat der CDU und aus Union und FDP kam die Forderung, das inzwischen eingeführte Gesetz auszusetzen oder abzuschaffen. Die Ampelregierung hat es nun mit dem neuen Haushalts- und Wachstumspaket erneut abgeschwächt. Die Erzählung um Bürokratie hat hier anscheinend verfangen. Die Abschwächung des Gesetzes steht unter der Überschrift »Unnötige Bürokratie abbauen«. Das schrieb Lobby Control Mitte 2024. Inzwischen steht das besagte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es vollständig heißt, gänzlich zur Disposition. Der neue Koalitionsvertrag spricht in diesem Zusammenhang von der Abschaffung des Gesetzes. Was das konkret heißt, wird sich wohl in naher Zukunft zeigen. Der angeblich so dringend nötige Bürokratieabbau und das entsprechende Schleifen im Grundsatz sinnvoller staatlicher Reglementierungen würde an dieser Stelle also ganz im Sinne der Agitation der Wirtschaftslobbyverbände funktionieren. Zur Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft schreibt Lobby Control in dem besagten Beitrag weiter. Über ein Netz aus Kampagnenbotschaftern und UnterstützerInnen bindet die INSM immer wieder Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft für ihre Anliegen ein. Für die aktuelle Kampagne wurden diverse sogenannte Bürokratiepaten auserkoren, die für bestimmte Gesetze oder deren Abschaffung eine Patenschaft übernehmen und über die INSM-Website darüber berichten. Zu diesen Paten gehören hauptsächlich Abgeordnete der CDU/CSU, zum Beispiel Julia Klöckner oder Philipp Amthor, sowie einige FDP-Abgeordnete. Soweit Lobby Control. Klöckner und Amthor bekleiden mittlerweile parlamentarische bzw. Regierungsämter. Was das für die praktische Parlaments- und Gesetzgebungsarbeit bedeuten wird, kann man sich lebhaft vorstellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur die zu Beginn dieser Sendung erwähnten anarchistisch grundierten linksradikalen Milieus des letzten Jahrtausends inszenierten sich als staatsstrukturfeindliche Akteure. Auch der Staatssozialismus Mao Zedongs kannte antibürokratische Kampagnen, die sich allerdings weniger gegen vermeintlich starre oder fortschritthemmende Regularien als vielmehr gegen eine, wie er es nannte, entfremdete Parteibürokratie richtete. Das Bild des Parteibürokraten, der als konterrevolutionärer Saboteur den Sozialismus untergräbt, diente Mao dem Machterhalt, der Ausschaltung parteiinterner Rivalen und fand seinen Höhepunkt in der sogenannten Kulturrevolution. Die eingangs erwähnte derzeitige Zerschlagung staatlicher Strukturen in den USA durch eine Bande gewählter Kleptokraten und Nepoten, die bisweilen im medizinischen Sinne irre anmuten, weist in diesem Zusammenhang auf einen weiteren Aspekt von Antibürokratiekampagnen hin. Dort, wo der Staat sich von seinen Kernaufgaben zurückzieht, entsteht eben keine Freiheit im anarchistisch-utopischen Sinn, sondern es wird jegliche ohnehin schon nur zaghaft vorhandene Vorstellung einer solidarischen Gesellschaft zerschmettert, zugunsten der atavistischen Herrschaft des Stärkeren. Insofern wären nicht nur die Aktivitäten von durchgeknallten Faschisten oder Arbeitgeberlobbyisten mit ihren Wünschen nach Deregulierung unter die Lupe zu nehmen, sondern auch der von der herrschenden Klasse forcierte Rückzug staatlicher Verwaltungsstrukturen zu analysieren und zu kritisieren. Die Sozialwissenschaftler Andreas Kallert und Simon Dudek nehmen diesbezüglich auf der Plattform des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, einer von der Amadeo-Antonio-Stiftung unterstützten außeruniversitären Forschungseinrichtung aus Thüringen, das Erstarken des Rechtspopulismus zum Anlass, um den Zusammenhang von Strukturwandel und rechten Politikangeboten in strukturschwachen Regionen zu thematisieren. Anhand der Politik des bayerischen sogenannten Heimatministeriums zeigen sie auf, dass Schuldenabbau und das Wegbrechen sozialstaatlicher Strukturen in ländlichen Räumen mit einer rechtspopulistischen Rhetorik des Sozialneids gegenüber Geflüchteten einhergehen, die nicht nur in ökonomisch abgehängten Regionen auf fruchtbaren Boden fällt. Als maßgeblich für den staatlichen Strukturabbau sehen die beiden Autoren den Wandel im aktuellen Staatsverständnis an, der in gesellschaftlichen Debatten unter dem Schlagwort Neoliberalismus verhandelt wird. Gemeint ist damit zum einen ein Abbau von Regulierungen der Märkte, zum anderen die Privatisierung ehemals staatlicher Aufgaben. Um diesen Wandel von Staatlichkeit zu verstehen, orientieren sie sich an Jessops Modell des Übergangs vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat zum ricardianischen Aktivierungsregime. Kallert und Dudek schreiben: Der keynesianische Wohlfahrtsstaat bemüht sich via aktiver Nachfrage- und Wohlfahrtspolitik um den Ausgleich ökonomischer und sozialer Bedingungen. Dagegen hat das ricardianische Aktivierungsregime seinen Ursprung in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und der sich daran anschließenden Eurokrise. Infolgedessen kam es durch Druck auf Lohnarbeiterinnen zu einer Senkung von Löhnen und Sozialleistungen. Das ist wohl der markanteste Ausdruck einer strengen Sparpolitik, der sogenannten Austerität. Mit diesem Übergang zur austeritären Organisation von Staatlichkeit sind zusammenfassend zwei Aspekte verbunden. Einerseits eine staatliche Haushaltspolitik, die die sogenannte schwarze Null zum zentralen Maßstab des Regierungshandelns erhebt, und andererseits eine Verstärkung von Konkurrenz auf allen Maßstabsebenen mit dem Ziel, das ökonomische Potenzial zu aktivieren. So dominiert zurzeit das Leitbild austeritärer Staatlichkeit. Danach beschränkt sich ein möglichst schlanker Staat auf die Setzung eines Rahmens, Innerhalb dieses Rahmens sollen private und öffentliche Akteure in einem umfassenden Wettbewerb für starkes Wirtschaftswachstum, hohe Profite und Fortschritt sorgen. Die Handlungsspielräume lokaler, nationaler und supranationaler Akteure sind dabei im Wettbewerb untereinander sowie durch restriktive Haushaltspolitik stark eingeschränkt. Der nationale Wettbewerbsstaat als Paradigma des neoliberalen Regierens. Diese verstärkt austeritäre Staatlichkeit im nationalen Wettbewerbsstaat zeigt sich auf unterschiedlichen Ebenen des Regierens. Im Folgenden fokussieren wir, also die beiden Autoren, uns mit der Landes- und Kommunalpolitik auf die mittlere und untere Ebene, in der austeritäre Politiken auf die Lebensrealität der BewohnerInnen treffen. Gerade der Freistaat Bayern kann dabei als Vorreiter gesehen werden. So gab es angesichts wachsender Unterschiede zwischen Zentren und Peripherie mit dem deutschlandweit ersten Heimatministerium eine zumindest symbolträchtige Betonung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Landesteilen. Gleichzeitig jedoch ist die Finanzpolitik vor allem gegenüber der Peripherie im wirtschaftlich starken und relativ reichen Bayern stark vom Spardiktat geprägt. Ergebnis dieser Struktur- und Regionalpolitik unter dem offiziellen Motto aktivieren statt alimentieren sind einerseits die prosperierenden Zentren Bayerns, wo sich Unternehmen, Kulturbetriebe, Universitäten, Behörden und Kliniken ballen und so für den wirtschaftlichen Erfolg des Bundeslandes sorgen. Dagegen verlieren andererseits viele ländliche Regionen immer mehr den Anschluss. Ihnen fehlt es an Arbeitsplätzen vor Ort, ÄrztInnen, wohnortnahen Schulen, Freizeitmöglichkeiten und schnellem Internet. Mangelhaft ist auch der öffentliche Nahverkehr. Busse fahren nur noch selten und die meisten Bahnhöfe sind längst geschlossen. Viele Kommunen leiden zudem unter dem Wegzug vor allem junger und gut ausgebildeter Menschen. Sinkende Nutzungszahlen tragen zur Schließung von Kindergärten und Schwimmbädern bei. Aber auch Hauseigentümerinnen oder Vereine kämpfen mit Schrumpfung, Alterung und fehlender Kaufkraft. Dadurch wird die Abwärtsspirale in der Peripherie verstärkt. You anymore. If I stumble over you, I don't see you anymore. Was hat diese Struktur- und Regionalpolitik in Bayern nun mit dem Erstarken rechtspopulistischer Politikangebote zu tun? Der nationale Wettbewerb statt als Paradigma des neoliberalen Regierens fördert mittels Sparpolitik eine Abstiegsgesellschaft, deren Anfälligkeit für rechtspopulistische Argumente hoch ist. Selbst Regierungen links der Mitte sind unter den vermeintlichen Sachzwängen des Krisenkapitalismus längst davon abgerückt, Politik für diejenigen zu machen, von denen sie gewählt wurden. Stattdessen erscheint Politik insgesamt reduziert auf die Rolle des Standortverwalters für Kapitalinteressen, die auch durch Privatisierung in der ehemals stärker öffentlich organisierten Daseinsvorsorge bedient werden. Eine solche Sozialpolitik nimmt in Kauf, dass private Anbieter nur in diejenigen Bereiche investieren, in denen Profite möglich sind. Somit bleiben all jene Aufgaben der Daseinsvorsorge am Staat hängen, die dauerhaft nur defizitär und damit abgabenfinanziert und von privaten Trägern nicht lukrativ übernommen werden können. Der Staat wird somit zu einer Art Ausnahmekategorie für jene nicht gewinnbringende Daseinsvorsorge, deren öffentliche Bereitstellung durch Sparprogramme immer weiter erschwert wird. Große Bereiche der Daseinsvorsorge, etwa Kranken- und Pflegehäuser, Wohnen, Kultur, Freizeit oder Verkehrsinfrastruktur, bieten enorme Investitionsmöglichkeiten. Die werden jedoch nur bei entsprechenden Gewinnaussichten getätigt. Der neoliberale Gewährleistungsstaat erschließt den Kapitalgruppen neue Märkte, statt die Leistungen selbst zu erbringen. Die Sicherung der Daseinsvorsorge und die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse werden somit vom gesellschaftlich anerkannten und gesetzlich gebotenen Ziel zu einem Mittel der Profitgenerierung. Colin Crouch beschreibt diese Entwicklung als die Aufkündigung des Sozialvertrags aus dem fordistischen Industriezeitalter. Dadurch werden alle Schranken der Kommerzialisierung niedergerissen, die ihm im Rahmen des Konzepts der sozialen Bürgerrechte auferlegt wurden. Anstatt nun die wachsende Ungleichwertigkeit, das Scheitern und den sozialen Abstieg als Resultat eines sich verschärfenden Wettbewerbs des gegenwärtigen Kapitalismus zu begreifen, erfahren exkludierende Solidaritäten Zuspruch. Diese machen die anderen zu Schuldigen einer zunehmenden gesellschaftlichen Prekarisierung und der Angst vor ihr. Eine solche ausgrenzende und ethnozentristische Sozialstaatslogik stößt insbesondere in peripheren Regionen auf Resonanz, in denen der Staat nur noch die Grundversorgung der Daseinsvorsorge bereitstellt und das Sozialstaatsgebot dabei vielfach vernachlässigt. Die BewohnerInnen derjenigen Regionen, die als Verlierer aus dem Konkurrenzkampf herausgehen und zudem von ihrer Regierung noch für ihre miserable Lage mittels Sparpolitik abgestraft werden, finden gerade in den ihren Dörfern und Kleinstädten zugeteilten Geflüchteten ein neues Feindbild. Ihr tut viel für die Flüchtlinge und wenig für uns. Befeuert wird diese Suche nach einem Sündenbock durch die bayerische Staatsregierung, die angesichts wachsender Ungleichheiten rechtspopulistische Ressentiments schürt und damit vom eigenen Versagen in der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ablenkt. Die Kosten für Geflüchtete werden dabei von der bayerischen Regierung betont und gegen die Sozialleistungen für Einheimische ausgespielt. Um zu signalisieren, dass es immer noch eine soziale Schicht unter ihnen gibt. Wenn der bayerische Ministerpräsident in einer Talkshow sagt, wir geben als Staat für sogenannte unbegleitete Minderjährige, junge Männer, pro Monat mehr aus als jemand, der 40 Jahre in Deutschland gearbeitet hat, an Rente bekommt, dann zielt er eben nicht darauf ab, ein menschenwürdigeres Rentenkonzept anzuregen. Er sucht stattdessen gezielt die wehrloseste Gruppe dieser Gesellschaft heraus, Menschen, die vor Krieg und Armut geflohen sind, um ihnen im rechtspopulistisch geprägten Diskurs die Schuld für die Ergebnisse einer Kürzungspolitik unterzujubeln, die er politisch mitträgt. Bislang schafft es vor allem die Rechte von dieser sozialen Ausdünnung und der damit einhergehenden Unzufriedenheit der Bevölkerung zu profitieren. Dabei stellt letztendlich der Staat, Bund, Länder, Kommunen und ihre öffentlichen Träger in seiner doppelten Rolle als Ermöglichungsagentur kapitalistischer Reproduktion und als Garant des sozialen Friedens die wichtigste Instanz dar, um der zunehmenden sozialen Ungleichheit und der wegbrechenden Daseinsvorsorge zu begegnen. Den verfassungsrechtlichen Auftrag hierzu hat der Staat mit dem Gleichwertigkeitsziel im Grundgesetz. Statt weiter auf Privatisierung, Wettbewerb und Deregulierung zu setzen, bräuchte es ein Umdenken in Bezug auf Staatlichkeit, das dem Aufstieg rechtspopulistischer und marktradikaler Argumente und Programmatik nicht nur seitens der AfD entgegenwirkt. Obwohl das soziale Auseinanderdriften mittlerweile erschreckende Ausmaße erreicht hat, fehlt weiterhin der politische Wille für eine grundlegende Kehrtwende in Bezug auf die soziale Daseinsvorsorge. Soweit die Autoren Kallert und Dudek. Da die soziale Ausdünnung staatlicher Leistungen und die Forderungen nach Bürokratieabbau Hand in Hand gehen und sich größtenteils bedingen, dürfen wir von der aktuellen Bundesregierung genau nichts erwarten. Immerhin ist das noch vorhersehbar und damit einigermaßen verlässlich. Daran werden übrigens auch die 1 Billion Euro umfassenden Sondervermögen, die der vorherige Bundestag noch beschlossen hat, nichts ändern. Insofern gehaben Sie sich wohl.